Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp zwei Stunden mit Resonanzen und Mitteilungen aus Deutschland. Am Mikrofon ist Michael Frank. über direkte Kontaktaufnahme mit dem Label Polpop ist diese Musik zu bekommen. Aus Hamburg kommt die Band. Sie heißt Schneller Autos Organisation. Letzten Sommer erschien ihre erste LP nur im Vinylformat. World heißt das Album, aber alle sonstigen Mitteilungen sind in deutscher Sprache. Zwei Songs waren gerade zu hören, Track 3 und 4 von Seite 1 der LP, Privatgetränk und Start-Stopp-Deluxe. Die Texte, die sich hinter den kryptischen Titeln verstecken, sind keine frohe Botschaft. Die Sicht auf das Leben in Deutschland ist mehr als kritisch. Resignation, Wut, aber auch Hoffnung kommen zum Ausdruck. Die Gedankenverbindungen sind zum Teil überraschend, sprunghaft und mehrdeutig. Ein Song von Schneller Autos Organisation hört sich zum Beispiel wie ein Lied über Liebeskummer an, handelt aber auch vom Konflikt zwischen Antideutschen und der klassischen Linken im Lande. Die erste Nummer, die gerade zu hören war, klingt zu Anfang wie die Schilderung von häuslicher Gewalt und dem Versuch, sie zu vertuschen, und endet dann mit den Zeilen: Oder ist da mehr, was man nicht sehen kann? Wie bei den Bunkern, die man den Kriegen baut. Außen dick und innen Angst. Zum Wohnen viel zu unbequem. Aber auch wenn Mauern fallen, bleiben alte Trümmer trotzdem stehen. Soweit die Hamburger Band Schneller Autos Organisation in dem Song Privatgetränk. Mehr von Schneller Autos Organisation später. Zukunftsvision des 25. Jahrhunderts war das. Der Planet Erde nimmt sich eine, wie es heißt, wohlverdiente Auszeit. Menschen gibt es auf dem Planeten nur noch knapp 80, also kann man seinen Tagesplan schon mal etwas umändern. Der verlassene Wohnblock muss zwar noch gesprengt werden, aber das kann noch warten. Eine Fahrt mit einem alten dieselgetriebenen Gefährt namens V200 ist eine schöne Abwechslung. Die Helden des Liedes finden die V200 in einem alten Schuppen und fahren damit durch den Schnee. Komm, steig ein auf meine V200, kein Fahrplan, der uns im Wege steht. Wir sprengen dann eben etwas später. Wir haben Zeit und keiner, der uns killt. Wir räumen die Reste in irgendeine Ecke. Der Platz ist da und niemand, der uns quält. Die Combo, die sich dieses Lied und andere verstörende Nummern ausgedacht hat, heißt Kommando Sonnenmilch. Wer dahinter steckt, lässt das CD-Booklet unklar. Eine lange Liste mit angeblichen Bandmitgliedern besteht hauptsächlich aus Pseudonymen wie Tobi Sucht oder Kafkas Gregor Samsa. Vielleicht sind stattdessen Andreas Meyer oder Julia Colon, die auch erwähnt werden, reale Bandmitglieder. Erschienen ist das Album von Kommando Sonnenmilch Ende letzten Jahres bei dem Label Sounds of Subterranea. Das sitzt in Kassel und Infos bekommt man unter gleichnamiger Internetadresse soundsofsubterranea.com. Das vermutliche Debütalbum von Kommando Sonnenmilch trägt den Titel Der Specht baut keine Häuser mehr. Der Urlaub auf dem Stuhl, Fenster auf, Fenster zu, yeah. Der Urlaub auf dem Stuhl, Fenster auf, Fenster zu. Das war die Band Nilk mit dem potenziellen Sommerhit 2004, Urlaub auf dem Stuhl. Die Nummer findet sich auf dem zweiten Longplayer von Nilk, To Move, To Push Forward heißt die Platte. Sie enthält Aufnahmen aus den Jahren 1994 bis 2003. Asel Red heißt die nächste Nummer von Nilk. Um Musik aus Deutschland geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade die Band Nilk mit einem zweiten Track aus ihrem neuen Album To Move, To Push Forward. Die Band wurde 1991 gegründet im Umfeld von Köln und ich hatte 1993 das erste Mal das Vergnügen, die Band live zu sehen. Die bisher erschienenen beiden Platten von Nilk sind gelungene Mixturen zwischen Psychedelik, Krautrock, pseudo-öligen Balladen und lässigem Klamauk. Hier ist noch einmal Nilk, diesmal mit einem wunderschönen Lied über eine Pusteblume. Ich bin eine kleine Pusteblume. Es genügt ein Hauch von dir. Bis auf Ruhe, so verteidigt, kann dir sagen, hört euch wirklich die Das war eine deutsche Trilogie über Blumen und ungute Traditionen. Am Anfang stand ein Lied über eine Pusteblume und danach ging es um eine ausgerupfte Blume, die irgendwo in einem Eimer zusammen mit anderen herumsteht und gar nicht weiß, wer sie ist. Das Lied über die Pusteblume findet sich auf dem zweiten Album der Band Nilk. Es ist vorerst nur über die Website der Band zu haben, www.nilk.de. Das zweite Blumenlied kam von den bis heute aktiven Boxhamsters aus Gießen. Von dem 91er Album Tötensen ist die Nummer. Der Song danach über ungute Traditionen ist auch von demselben Album der Boxhamsters. Letztes Jahr sah sich die Hamburger Band Schneller Autos Organisation veranlasst, einen Song über die aktuelle Entsorgung von Geschichte zu machen. Klar Schiff heißt die Nummer. Felix Beyer schrieb dazu letztes Jahr in dem Musikmagazin Spex: So sieht der Song Klar Schiff Dr. Mottes unverzeihliches Statement, die Juden der Welt sollten mal eine neue Platte auflegen, auch als Symptom für ein Jetzt macht euch mal locker, vom Schanzenviertel Piazza bis Neue Mitte. Fließband, Baby, wir sind wieder wer. Wir sind schon wieder wer, wir sind schon wieder wer, wir sind schon wieder wer, wir sind schon wieder wer. Siemens ist wieder wer, Bayer ist wieder wer, Henschel ist wieder wer, BMW ist wieder wer, AEG ist wieder wer, wir sind wieder wer. Wir sind schon wieder wer, wir sind schon wieder wer, wir sind schon wieder wer, wir sind schon wieder wer. Wir sind schon wieder wer, wir sind schon wieder wer, wir sind schon wieder wer, wir sind schon wieder wer. Adolf Kiesinger, Franz Josef Schmidt. Die Bundeswehr ist die Schule der Nation. Auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, wieder, auf, wieder, auf. Wenn der Bundeswehrsoldat die Nation verteidigt, verteidigt er auch dich. Wenn der Heimatschützer seine Heimat schützt, schützt er auch dich. Wenn der KZ-Wächter das KZ bewacht, bewacht er auch dich. Wenn dein Meister zu dir sagt, was wir brauchen, ist eine starke Hand, dann hau ihm ordentlich eins in die Fresse. Wenn dein Lehrer zu dir sagt, alle Langhaarigen haben Läuse, sag ihm, Adolf hatte nach dem Krieg Würmer. Musik aus Deutschland gibt's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Etwa 33 Jahre lagen zwischen den letzten beiden Nummern. Los ging's mit der Hamburger Band Schneller Autos Organisation. Klarschiff heißt die Nummer, über idiotische Äußerungen eines Techno-Gurus, Geschichtsentsorgung und Revisionismus. Und gerade eben, das war ein Rückblick auf eine besondere Art Wir-Gefühl, formuliert 1970 als Gegenwartsbeschreibung bundesrepublikanischer Wirklichkeit. Oder ist das platte Agitation? Flo de Cologne waren das mit einem Ausschnitt aus ihrem ersten Album Fließband Babys Beat Show. Gegründet wurde die Band schon 1966, aber die eigentliche musikalische Initialzündung waren die Essener Songtage 1968. Flo de Cologne traten dort auf und erlebten gleich zwei Bands mit hohem Polit-Satire-Potenzial dort spielen. Frank Zappas Mothers of Invention und die Fugs. So vielschichtig wie die waren Flo de Cologne allerdings nicht. Ach, was ich sage Ihnen, wie die Luft in die Aeroschokolade hineinkommt. Ach, was wissen Sie denn? Ach, was ich sage Ihnen, wie die Luft in die Aeroschokolade hineinkommt. Ach, was wissen Sie denn? Ach, was ich sage Ihnen, wie die Luft in die Aeroschokolade hineinkommt. Ach, was wissen Sie denn? Ach, was ich sage Ihnen, wie die Luft in die Aeroschokolade hineinkommt. Ach, was wissen Sie denn? Ach, was ich sage Ihnen. Oh yeah, bum bum bum. Komm mit mir ins Wegschmeiß-Wunderland. Nimm dir einen Wegschmeißteller in die Hand und einen Einwegdosenöffner auch. Dann gehen wir zu der Wegwerfkühlbox hin und nehmen eine Dose Eintagsschönheit raus. Oh Baby, komm mit mir ins Wegschmeißwunderland. Oh je, bababam. Komm mit mir ins Wegschmeißwunderland. Die Leute dort sind alle so wahnsinnig einig. Sagt der eine Ex, sagt der andere Hopp. Und sie tanzen den Ex und Hopp. Und sie singen, komm Ex, mach mit mir Hopp. Oh Baby, komm mit mir ins Wegschmeißwunderland. Komm mit mir ins Wegschmeißwunderland. Ex und Hop Philosophen gibt es dort. Und Ex und Hop Parteien und einen Einweggott. Und man kann dort sogar Nein sagen. Denn einen Finger hat man immer zur Hand. Oh Baby, komm mit mir ins Wegschmeißwunderland. Oh yeah, bum. Komm mit mir ins Wegschmeißwunderland. Am Eingang sagst du einmal Nein, dann hast du's hinter dir. Am Eingang sagst du einmal Oh no, dann hast du dich hinter dir. Komm mit mir ins Wegschmeißwunderland. Und jetzt kommt die Strophe, die ich immer wieder am liebsten singe. Geprägt durch unsere Umwelt. Höchste Zeit, dass der Mensch sich umstellt, bevor alles umfällt. Doch die Industrie verschleiert, weil sie uns für dumm hält. Denn das Geld regiert die Welt und Leute, das bedeutet, der Wald wird abgebellt und der Boden ausgebeutet. Lebendigen Leibes wird die Erde gehäutet. Die Uhr der Natur längst selber geläutet. Rinder fressen. vergessen die letzten Grasnoten, so dass bald nach dem Roden die Böden veröden. Verirrte Gangster, wir lassen uns nicht blenden, beenden sie das Verschwenden von Regenwaldbeständen. Ach, ich übersehe, es wird kein Tier, sie übersehen, dass wir importieren wie raffiniert. Um Kohle zu scheffeln, muss man halt ein bisschen schummeln. Wollt immer schon wissen, was Ron hält da vorne. In den Essa ist mir alles klar. Ronald selbst ist längst der Obergangster. Hahaha, du Clown, ich werd dir niemals trauen. Jetzt setzt er sein letztes Geschoss zwischen die Frauen. Brille, hochgeschlagener Kragen, doch ich muss dir leider sagen, dass die Eckengangster meistens weiße Westen tragen und einen dicken Wagen fahren und einen Fahrer haben mit steifem Hemd und einen Sitz im Parlament. Fetter Arsch, nee, nicht fett, sondern hässlich, anlässlich der Machtposition. Er lässt sich, ein neues Gesetz erlassen, ein Antrag verpassen auf volle Kassen. Alte, fertige Männer, die schwitzen, die nur um sitzen zu bleiben, da sitzen, um das Volk zu beruhigen, gibt es Brot und Spiegel, denn es wäre ein Schick, wenn niemand einmal auf viele sieht. Abgezockt, euer Spielchen ist, der eine gar nichts kriegt, der andere alles frisst. Ein zweites, was immer in der Manschette, denn wenn er verspielen würde, dann hätte er nicht den Thron, auf dem er jetzt zockt und gemütlich mal hier und mal da was abzockt. Doch ich bin der König und gehöre auf den Thron, und deswegen werde ich hier laut betont. Gangster, was gehör, du gehst mal auf den Sack, kreuz mir nicht mal den Weg, sonst was ratatatat. Nicht und alles ist häufig höchst, du dich aufdrehen, doch häufig merkst du dabei nicht, dass du der Gekaufte bist, der von Leuten, die dich ausbeuten, zu kaufen ist. Vielleicht von einem Unternehmer, der Unternehmen das Gegenteil von geben versteht, sieht, in die Welt und stellt Fragen, hinterfragt das Jagen nach Geld, fällt euch dabei auf, dass der die Arbeit kauft, auf der Jagd nach Geld und macht niemals verschnauft. Dann ist es vielleicht ein richtiger EV. Ein was? Ein echter Verbrecher. Genau, die Leute, die ein noch dickeres Auto fahren, die eher an Löhnen als an ihrem Nutzen sparen. Vielleicht einer, der 5 Milliarden in Krediten abzieht, sich Toupets dafür kauft und dann flieht, mit Profit auf die Politik Einfluss nimmt. Was interessieren die Menschen, solange die Kasse stimmt? Macht ihr euch Sorgen, denn vielleicht schon morgen werde ich mir einen MG aus den Waffenschmuggel borgen. Springer mal rülpst, wenn Springer mal rülpst, rattern alle Fernschreiber. Wenn Abs einmal furzt, wenn Abs einmal furzt, wanken alle Aktienkurse. Wenn Flick Dünsches hat, wenn Flick Dünsches hat, entlässt Mercedes Arbeiter. Wenn ein Arbeiter kotzt, wenn ein Arbeiter kotzt, stinks. Das war ein musikalischer Kettenbrief aus zwei verschiedenen Epochen deutscher Geschichte, hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Die ersten beiden Nummern handeln von etwas, was früher mit dem treffenden Wort Konsumterror beschrieben wurde. Das Wort scheint unmodern geworden zu sein. Los ging's mit einem von vielen Loops, die Peter Röhr 1966 in Frankfurt aus Werbespots und Nachrichtentexten zusammenmontierte. Der Kölner Supposé Verlag veröffentlichte die Tonmontagen Peter Röhrs posthum vor 2 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Sammler Paul Menz. Die Einladung zum Besuch im Wegwerfwunderland kam natürlich von Flo de Cologne. Zum Thema Skrupellosigkeit, Umweltzerstörung und Wirtschaftskriminalität gab es danach einen Beitrag von Fettes Brot, ein Remix des Tracks Gangster von 1995, zu finden auf der Kompilation Fettes Brot für die Welt. Die Schlussbemerkung über unterschiedliche Möglichkeiten gesellschaftlicher Einflussnahme kam dann wieder aus dem Jahr 1970 von Flo de Cologne. Wir bleiben beim Thema Geld. Zu wenig ist davon da, wird hier die Klage geführt, und wir bleiben auch in Köln. B aus Köln mit einer musikalischen Vision, die Mitte der 90er Jahre leider keine hiesige Plattenfirma zu schätzen wusste. Ein paar Jahre später machten dann Big Beat Acts wie Fatboy Slim aus England mit gleichem Prinzip Furore und Kasse. Man nehme ein paar süffige Gesangs- oder Sprachsamples und stricke aus spannenden Klängen der Soundbibliothek einen tanzbaren Groove. Sheng Fui und Mathis B. montierten diese Nummer schon 1993-94. Damals, wie es im CD-Booklet heißt, noch in dem Ansinnen, dem kölschen Hip-Hop einen neuen Anstoß zu geben, indem man ihn auch musikalisch mitten in der Heimatstadt platziert. Jedoch gab sich der deutsche Rap, um Anerkennung ringend, genau zu dieser Zeit sehr ernsthaft. Soweit das Team von Ayuya Tronic über die Entstehung des Tracks Zu wenig Geld. Zu finden auf einer Kompilation mit Tracks von Elektroküche, Sheng Pui und Mathis B. Wer sich für die Musik interessiert, kann unter www.ayuyatronic.de.vu mehr erfahren. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde mit Mitteilungen aus Deutschland ein Altmeister mit einem Track aus dem Jahr 1996. Und Ewig rauscht die Linde heißt das geniale Spätwerk. Udo Lindenberg und Co. vertonen einen Text von Fanny van Dannen, Gutes tun. Stellt ein Interviewer mir die Frage, Drogen sowieso, weniger Fernsehen, öfter zu Fuß gehen, auch mal an die im Abseits denken, gebrauchte Pornos dem Altersheim schenken, bewusster atmen, gesunde Sachen essen, mit Nazis diskutieren und Jesus nicht vergessen, auch mal fremden Hundekot entfernen, den Islam näher kennenlernen. Ist gar nicht schwer, man kann so viel Gutes tun. Gutes tun fällt gar nicht schwer. Gutes tun, bitte sehr. Gutes tun ist gar nicht schwer.